Mein Beitrag besteht aus zwei Teilen. Der erste ist eher darstellender Natur. Im zweiten werde ich dann einige zusätzliche Thesen formulieren zur Struktur der deutschen Besatzungsherrschaft in Italien. Das Jahr 1943 brachte einen der stärksten Umbrüche in der jüngeren italienischen Geschichte. Die militärische Krise Italiens an allen Fronten des Krieges, die alliierten Bombardierungen auf italienische Städte, die Knappheit der Nahrungsmittel, all das bedeutete eine enorme Diskreditierung des faschistischen Regimes. Die Märzstreiks in den oberitalienischen Industriemetropolen waren ein Indikator für den Verlust an Konsens in der Bevölkerung. Zwischen dem Dezember 1940 und dem Juli 1943 vollzog das Establishment, so hat dies MacGregor Knox in dem jüngst erschienenen Tagungsband über Italian Guerra formuliert, seine Scheidung vom Faschismus. Mussolini blieb nur die Funktion eines Garanten für die deutsche militärische Unterstützung, der seine Position aber nur so lange stabilisieren konnte, wie Erwartungen auf einen deutschen Sieg bestanden. Als Mussolini bei der Abkoppelung von Deutschland versagte, mündete die Machterhaltungsoperation der konservativen Stützen des faschistischen Regimes in den Staatsstreich vom 25. Juli. Ministerpräsident Badoglio löste die faschistische Partei und einen Teil ihrer Organisationen auf. Das faschistische System brach widerstandslos zusammen. Parteisekretär Scorza half sogar noch bei dessen Liquidierung mit, indem er alle Federali am 26. Juli zur Bewahrung von Ruhe und Ordnung aufforderte. Als am 8. September 1943 die italienische Kapitulation bekannt gegeben wurde, kam es zur raschen deutschen Besetzung Nord- und Mittelitaliens. Der Hitler sah seit langem die Bündnisfestigkeit Italiens untrennbar mit der Person Mussolinis verknüpft und glaubte daher der Versicherung der neuen italienischen Regierung, den Krieg an deutscher Seite fortzusetzen, keine Sekunde lang. Als sich Hitlers erster Gedanke, Rom zu besetzen und die ganze Regierung zu verhaften, als undurchführbar erwiesen hatte, erkannte man deutscherseits den Vorteil, den der noch bestehende Verbündetenstatus bot, um Italien mit Truppen zu infiltrieren, alle Vorbereitungen zur Besetzung des Landes einzuleiten und die Übernahme politisch-administrativer Steuerungsfunktionen durch eine deutsche Militärverwaltung vorzubereiten, welche sich der italienischen Präfekten als Mittlerinstanz bedienen sollte. Die NS-Führung war auf die italienische Kapitulation also gut vorbereitet. So fiel den Wehrmachtsverbänden die Besetzung des Landes und die Entwaffnung der italienischen Armeen im Mutterland, in Frankreich, auf dem Balkan und im griechischen Raum nicht schwer. Die Flucht der militärischen und politischen Führung ließ nicht nur die Armeekommandos in Italien und auf den anderen Kriegsschauplätzen, sondern auch die Präfekten im Mutterland ohne Verhaltensregeln, was zur beschleunigten Auflösung der Armeen und zur raschen Übergabe der Verwaltungszentren an die Besatzungsmacht führte. Die Behauptung des angeblichen italienischen Verrats wurde von der NS-Führung als willkommenes Propagandainstrument eingesetzt, auch wenn viele Wehrmachtsangehörige und politische Repräsentanten des Dritten Reichs in Italien von der von ihnen persönlich als Verrat empfundenen Kapitulation tief betroffen waren. Bereits kurz nach der Okkupation wurde die Verfügungsgewalt der kämpfenden Truppe auf das unmittelbare Frontgebiet beschränkt und das übrige besetzte Gebiet wie ein Kuchen unter den interessierten deutschen Organen verteilt. Die polykratischen Machtverhältnisse im Reich übertrugen sich in Kürze auf das besetzte Gebiet, ein Phänomen, das bei der nationalsozialistischen Besetzung anderer Staaten in ähnlicher Form zu beobachten ist. Angesichts dieser Situation war die Führung des Auswärtigen Amts besorgt um die Erhaltung ihrer Machtstellung in Italien. So wurde eine politische Gegenkonzeption entwickelt und führende Faschisten heimlich nach Berlin transportiert, die bereits am 8. September 1943 eine sogenannte provisorische faschistische Regierung bildeten, die unter Steuerung durch das Auswärtige Amt die Herrschaft in Italien übernehmen sollte. Hitler unterstützte sowohl die militärische wie die politische Lösung, sodass sich eine Doppelherrschaft in Italien anbahnte. Doch auch die beiden Gauleiter Hofer und Rainer aus den Grenzgauen Tirol, Vorarlberg und Kärnten sahen die Stunde gekommen, ihren Machtbereich auf italienische Kosten auszudehnen. Im Übrigen konnten sie sich gegenüber dem widerstrebenden Bormann dabei sogar durchsetzen. Goebbels, einer der Hauptvertreter der annexionistischen Linie in Hitlers Entourage, forderte sogar, ich zitiere, alles, was jemals in österreichischem Besitz war, muss wieder in unsere Hand zurückgelangen. Allerdings würde ich daraus noch keinen Plan ableiten, einer groß angelegten Annexion der nördlichen italienischen Provinzen. Denn Goebbels war zu diesem Zeitpunkt mehr das Sprachrohr von Entscheidungen, die andere gefällt hatten. Und Hitler wusste sich im Übrigen sehr geschickt auf seine Gesprächspartner einzustellen. Mit der deutschen Besetzung Italiens stand plötzlich eine Reihe von Möglichkeiten offen. Goebbels sprach sogar von der Gelegenheit, nun Tabula Rasa in Italien machen zu können. Es lag also nahe, dass in dieser Spätphase des Kriegs der Versuch gemacht wurde, das italienische Ausscheiden aus der Kriegsfront bestmöglich für die Interessen des NS-Staates zu nutzen. Dies geschah in der Folgezeit allerdings weder völlig geradlinig, noch gab es einen groß angelegten Gesamtplan zur Ausbeutung der italienischen Ressourcen, die sich vor allem in drei Formen darstellten. Einmal als Territorialressource, nämlich man konnte das Land als militärisches Glacis benutzen gegen den Vormarsch der alliierten Truppen. Dann konnte man die ökonomischen Ressourcen ausbeuten und zum Schluss die menschlichen Ressourcen, Arbeitskräfte und Soldaten. Maximiliane Rieder hat kürzlich in Quellen und Forschungen in einem Aufsatz die These vertreten, dass Italien im Verlauf des Krieges zunehmend zu einem Objekt der wirtschaftlichen und rüstungspolitischen Großraumplanungen Deutschlands geworden war. Ich würde sagen, daraus kann man auch noch nicht unbedingt ablesen, dass es einen Gesamtplan gab, was nicht heißt, dass es nicht Einzelplanungen gegeben hätte, aber diese stellten meines Erachtens vor dem 25. Juli bestenfalls Möglichkeitserwägungen dar und noch keine konkreten Vorgaben für die Politik. Was die Ausbeutung des menschlichen Potenzials angeht, so haben Luigi Cajani und Bruno Noventelli in einem Aufsatz, der demnächst im Archiv für Sozialgeschichte erscheinen wird, bemerkt, dass der italienische Waffenstillstand vom Standpunkt der NS-Kriegswirtschaft in der Tat als ein gutes Geschäft, so der entsprechende Ausdruck von Goebbels, angesehen werden konnte. Italien sollte dem akuten Mangel an ausländischen Arbeitskräften, unter dem das nationalsozialistische Wirtschaftssystem litt, in noch stärkerem Maße abhelfen, als es bislang geschehen war. So wurden die italienischen Kriegsgefangenen bereits am 9. September kontingenzmäßig zwischen den NS-Ressorts verteilt, noch bevor sie überhaupt gefangen genommen worden waren. Und wenn man die Situation gar vom Standpunkt der Arbeitseinsatzorganisation Saukels her sieht, so konnte der italienische Kriegsaustritt geradezu als ein Glücksfall angesehen werden, weil nunmehr die Möglichkeit gegeben schien, Arbeiter in unbegrenztem Maßstab aus Italien für die NS-Kriegswirtschaft herauszuholen, wie der entsprechende Terminus lautete. Saukels anfängliche Planungen sahen die Deportation von über 3 Millionen italienischen Arbeitern vor. Italien schien also kurz nach dem 8. September als ein wohlgefühltes und für die deutsche Kriegswirtschaft dringend benötigtes Reservoir von Ressourcen aller Art. Am 10. September erließ Hitler die grundlegende Anordnung zur Regelung der Machtverhältnisse in Italien, die deswegen geheim bleiben sollte, weil sie an der Satellitenfunktion der neuen faschistischen Regierung keinen Zweifel ließ. Ferner gestand Hitler seinen Gauleitern die faktische Annexion von Südtirol, dem Trentino und der Venezia Giulia zu. Immerhin wurde das Faktum einer CDZ-Verwaltung terminologisch hinter dem Begriff Operationszonen verschleiert und mit dem militärischen Argument einer besonderen Sicherung der Alpenpässe verdeckt. Im Übrigen gab es sogar noch eine dritte Operationszone, nämlich Nordwestitalien zur Schweizer Grenze hin, die allerdings deswegen auf dem Papier blieb, weil es keinen angrenzenden Gauleiter gab, der sich für die Region interessierte. Im restlichen besetzten Gebiet, also zwischen Front- und Operationszonen im rückwärtigen Gebiet, erhielt das Auswärtige Amt mit der Ernennung des Botschafters Rahn zu einem sogenannten Reichsbevollmächtigten eine Gesamtkompetenz über die anderen Ressorts zugestanden. Das Instrument des Reichsbevollmächtigten war bereits in Dänemark eingesetzt worden, um die Aufsichtsverwaltung gegenüber der dortigen Regierung zu organisieren. Wichtig für das Auswärtige Amt war, dass Hitler betont hatte, im besetzten Italien dürfe nicht etwa der Anschein entstehen, als ob die Souveränität der italienischen Regierung in Frage gestellt sei. Damit war Italien als ein verbündeter ausländischer Staat definiert worden. Und diesen Schein galt es zu wahren. Botschafter Rahn setzte daher bereits am 1. Oktober 1943 gegenüber seinen Konkurrenten durch, dass, ich zitiere, unbeschadet unseres Führungsanspruchs auf allen Gebieten, nach außen hin die Verantwortung für alle Fragen des zivilen Lebens dem Duce und der faschistischen Regierung überlassen werden soll. Es versteht sich, dass die italienische Regierung in der Sache das tun musste, was die Botschaft verlangte, die sich auch personell zu einer Art Schattenkabinett ausweitete. Doch die diplomatischen Umgangsformen erlaubten es Mussolini dabei, das Gesicht zu wahren. Mussolini war nämlich nur wenige Tage nach der erfolgreichen deutschen Besetzung aus seiner Gefangenschaft befreit und in Hitlers Hauptquartier transportiert worden. In der hypnotischen Atmosphäre der Wolfsschanze wurde von dem resignativen Duce am 14. September die Übernahme der Neuen gesetzt. Die Frage, die Renzo De Felice in dem soeben erschienenen und von Rudolf Lill herausgegebenen Sammelband gestellt hat, nämlich die, welche Gründe Mussolini dazu bewogen haben mögen, seine Rolle in der geflickten Achsenbeziehung weiterzuspielen, ist insofern falsch gestellt, denn sie suggeriert, dass Mussolini eine Alternative gehabt hätte. Er hatte aber keine. Was hätte er sonst tun sollen? Denn Hitler hätte ihm wohl kaum angeboten, sich als Privatier auf Schloss Hirschberg zurückzuziehen. In jedem Fall war die NS-Führung enttäuscht, dass Mussolini nicht zur groß angelegten Abrechnung mit allen angeblichen Verrätern schreiten wollte. Dennoch dürfte Hitler die Wiedereinsetzung Mussolinis als Demonstration gegenüber der Öffentlichkeit wichtig gewesen sein. Eine Demonstration, die zeigen sollte, dass ein 20-jähriges faschistisches Regime eben doch nicht gestürzt werden konnte. Mussolini hatte allerdings in dem goldenen Käfig, den sein Regierungssitz am Gardasee darstellte, keine Möglichkeit, auch nur einen einzigen unbewachten Schritt zu machen. Selbst die Besuche bei seiner Geliebten wurden von den sogenannten deutschen Beratern überwacht. Was ihn für die Deutschen wichtig machte, war lediglich die Funktion, die er ausübte. Seine Person war bestenfalls als Aushängeschild noch von Interesse. Die Subalternität seiner Regierung gegenüber der Besatzungsmacht spiegelt sich auch in der Quellenlage wider. Die italienischen Quellen sind häufig von begrenztem Aussagewert und erlauben keine Rekonstruktion der zentralen Fragen der Besatzungs- oder der Kollaborationspolitik. Am besten zeigt sich dies an der Aktenmasse des italienischen Außenministeriums, die sich reziprok proportional zu der Bedeutung verhält, die dem Außenministerium der RSI zu diesem Zeitpunkt zukam. Jedenfalls, und um diesen Punkt abzuschließen, dadurch, dass er überhaupt wieder eine faschistische Eigenstaatlichkeit erlaubte, auch wenn es nur in stark eingeschränkter Form war, hatte Hitler eine größere Rücksicht gegenüber Mussolini gezeigt, als der Mehrzahl seiner Paladine lieb gewesen war. Die deutsche Besetzung führte zur Ausbreitung eines polykratischen Machtsystems in Italien. Und polykratisch verstehe ich in dem Sinne, dass unterschiedliche politische, militärische und wirtschaftliche Dienststellen des Reiches permanent um die Durchsetzung ihrer jeweiligen Interessen rangen, dabei aber gleichzeitig auf den Rückbezug zum Führer angewiesen waren. Denn in dieser Spätphase des Krieges, und der von mir entwickelte Polykratiebegriff gilt auch nur für diesen Zeitraum, hatte sich der Gesetzgebungsmechanismus auf den Erlass von sogenannten Führerbefehlen reduziert. Damit wurde aber die Frage des Zugangs zu Hitler immer wichtiger. Und im Zusammenhang damit scheint es mir entscheidend, die Frage zu klären, in welchem Umfang an Hitler, der formal ohne Zweifel das oberste Entscheidungsgremium darstellte, Lösungsmechanismen herangetragen, Befehle inhaltlich vorformuliert und Beauftragungen für bestimmte Gebiete erfragt bzw. erbeten wurden. Das Polykratiemodell scheint mir einen erheblichen Erkenntniswert für die Besatzungspolitik zu haben, weil sich dort in vielen Dingen weit prinzipiellere Fragen der Neuorganisation von Herrschaft stellten als im Altreich. Hinzu kommt, dass Hitlers Befehle, bei aller Ausschließlichkeit ihrer Geltung, die keinerlei Einspruchsrecht kannten, letztlich inhaltlich selten eindeutig formuliert waren. Es gab vor allem zwei Kategorien von Befehlen. Die ersteren waren Blankobeauftragungen für bestimmte Sachgebiete, bei denen Kompetenzüberschneidungen nicht die Ausnahme, sondern die Regel und daher geradezu erwünscht waren. Die zweite Kategorie waren Befehle, die bestimmte Herrschaftsstrukturen festlegten, indem sie eine ganze Reihe von Beauftragungen aussprachen. Wie dieser Befehl vom 10. September, der meines Erachtens die besatzungspolitische Grundentscheidung für Italien schlechthin war. Diese Dispositionen einer erst einzurichtenden Herrschaftsordnung hatten sozusagen idealtypischen Charakter. Sie konnten allerdings auch Einschränkungen durch den Erlass weiterer Führerbefehle erfahren, die durchaus in Widerspruch mit der ursprünglichen Herrschaftsstruktur stehen konnten. Entscheidend war jedoch, dass es keine verbindlichen Mechanismen zur Regulierung von Kompetenzkonflikten gab. Ein neuerlicher Rückbezug auf den Führer in Streitfällen galt Hitler, zumindest kann man das für Italien von 1943 bis 1945 zeigen, sogar eher als ein Zeichen der Schwäche. Für die Konfliktregulierung war daher die Ebene der Minister, also der engsten NS-Führungsklique, und die Ebene der in Italien vertretenen Repräsentanten der verschiedenen Ministerien zum Teil wichtiger als die höchste Entscheidungsebene, nämlich diejenige Hitlers. Die ursprüngliche Disposition vom 10. September wurde jedoch durch einen weiteren Führerbefehl durchbrochen, denn von vornherein waren militärische Sicherungsmaßnahmen in Italien geplant gewesen, die der NS-Führung weitere Überraschungen ersparen sollten. Dem OKW und dem OKH gelang es daher, die anfänglich als provisorisch vorgesehene Einrichtung einer Militärverwaltung in eine dauerhafte umzuwandeln und dem Militärbefehlshaber mittels eines zweiten sogenannten Führerbefehls politische Befugnisse zuzugestehen. Dadurch ergab sich für Italien eine Art Doppelherrschaft von politischer und militärischer Besatzungsverwaltung, die in der Folgezeit zu einem permanenten Machtkampf zwischen den Hauptbeteiligten führte. Denn trotz Führerbefehls war die Besatzungsstruktur keineswegs endgültig festgelegt. Es konnte vielmehr zu Ziel- und Kompetenzkonflikten unter den nachgeordneten deutschen Stellen kommen, die die ursprünglich vorgesehene Struktur in entscheidenden Punkten veränderte. Der Machtkampf zwischen den deutschen Organen in Italien hatte weitgehende Folgen für die Art der Besatzungsherrschaft. Zwei Besatzungskonzeptionen, ich schematisiere etwas, standen sich bei der Durchsetzung der genannten Ziele gegenüber. Eine harte, an Maximalforderungen orientierte Linie und eine zurückhaltendere, die in Grenzen auf die Funktionsfähigkeit einer italienischen Regierung Rücksicht zu nehmen gewillt war. Für diese letztere Lösung, die ich einmal kollaborationistisch nennen will, standen Botschafter Rahn und in eingeschränkter Form der Vertreter Himmlers in Italien, SS-Obergruppenführer Wolf. Die Vertreter der harten Linie hatten sich in institutionell relativ lockerer Form in die Militärverwaltung eingliedern lassen, agierten jedoch weitgehend selbstständig. So bemühte sich der Repräsentant Saukels in Italien, Generalarbeitsführer Kretzschmann, mit allen Mitteln um die Aufbringung einer möglichst großen Zahl von Arbeitern für die deutsche Kriegswirtschaft. Der Vertreter Speers in Italien, General Leyers, hatte den Doppelauftrag, das Reich mit Rohstoffen und Engpassmaschinen zu versorgen und in Italien für den Reichsbedarf zu produzieren. Dieser Zielkonflikt wurde zunehmend zugunsten der Produktion in Italien gelöst. Daher geriet Leyers, der an einer Ruhighaltung der oberitalienischen Industriearbeiterschaft zur effektiveren Ausnutzung der Produktion interessiert war, im Gegensatz zu Kretzschmann, der vor der Zwangsverschickung von Arbeitern aus ihren Betrieben heraus nicht zurückschreckte und damit, weil die Arbeiter schon vorher aus Angst wegblieben, in doppelter Weise die Produktion gefährdete. Der Vertreter des Reichsernährungsministers Backe, SS-Standartenführer Pehle, hatte den Auftrag, Deutschland als Ausgleich für den Verlust der Ukraine mit Nahrungsmitteln aus Italien zu versorgen, hatte daneben aber auch die Versorgung von Truppe und Bevölkerung zu überwachen. Botschafter Rahn versuchte nunmehr, die Ziele der verschiedenen Reichsressorts miteinander in Einklang zu bringen. Dass die italienische Wirtschaft unter dem anfänglichen Ansturm der deutschen Anforderungen nicht ganz zusammenbrach, kann nicht zuletzt Rahn zugute gehalten werden, der unter keinen Umständen einen Rücktritt der Regierung Mussolini zulassen wollte, deren Existenz seine Machtposition ja überhaupt erst begründete. Sein Ziel war es daher, Italien im Rahmen des Möglichen für die deutsche Kriegführung auszunutzen. So sorgte er dafür, dass die italienische Regierung die gesamten Kosten der Besatzungsmacht über einen sogenannten Kriegslastenbeitrag von 10 Milliarden Lire monatlich finanzierte, dessen Verteilung er kontrollieren konnte. Diese Regelung erlaubte die Beendigung der anfänglich wilden Requisitionen durch die Truppe, die durch das Hereinpumpen von deutschem Besatzungsgeld finanziert worden waren und jeglichen Schein des Verbündetenstatus von Italien hinweggefegt hatten. Begründet wurde diese Zahlung mit einem Trick, nämlich mit dem Argument, Italien müsse für die kampfesmäßige deutsche Hilfeleistung bezahlen, weil ein italienisches Heer ja nicht mehr existiere, das man vorher eben entwaffnet hatte. Da die Neuaufstellung einer effektiven italienischen Streitmacht auch nicht mehr zugelassen wurde, perpetuierte sich der Kriegslastenbeitrag und sogar die Besatzung selbst war mit diesem Argument nachträglich zu rechtfertigen. Rahns vordringlichstes Ziel, mit dem Obergruppenführer Wolf und General Leyers weitgehend übereinstimmten, war es, die italienische Bevölkerung unter Kontrolle zu halten, im Dienst eines ungestörten Funktionierens der Produktion, die ja schließlich den ökonomischen Interessen der Besatzungsmacht zugute kam. Rahn versuchte in der Folgezeit immer wieder, Entwicklungen einer allzu repressiven Besatzungsherrschaft mit dem Argument zu verhindern, dass sie den Partisanen Zulauf bringen und die Industrieproduktion stören würden, ohne dass dieses Argument jedoch immer berücksichtigt worden wäre. Ein Charakteristikum der Besatzungsherrschaft in Italien war sicherlich das reibungslose Zusammenarbeiten von höchstem SS- und Polizeiführer und Botschafter, die sich in den meisten anderen besetzten Gebieten heftige Konkurrenz machten. Dadurch, dass mit Wolf ein relativ, in Anführungszeichen, gemäßigter und politisch weitsichtiger SS-Führer in Italien agierte, die Separatkapitulation der Italienarmee ist ein deutlicher Beleg dafür, ist Italien wohl eine noch stärkere Eskalation des Terrors erspart worden, wie er sich in anderen Gebieten mit politischem Gegensatz zwischen SS und Reichsvertreter ergab. Dabei muss man natürlich dazu sagen, dass die Haltung der SS-Dienststellen in Italien auch nicht völlig einheitlich war. Denn jedes SS-Hauptamt hatte einen eigenen Befehlsweg zu seinem Vertreter in Italien, teilweise an Wolf vorbei. Zum Beispiel agierte der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, Polizeigeneral Harster in Verona, relativ selbstständig, und die Deportation der römischen Juden erfolgte direkt auf Weisung der Eichmann-Dienststelle ohne Einschaltung Wolfs. Das heißt nicht, dass Wolf an Repressionsmaßnahmen unbeteiligt war, im Gegenteil. Einer der wichtigsten Komplexe der Repression, die sogenannte Bandenbekämpfung, also der Kampf gegen die Partisanen, gehörte in seinen Befehlsbereich. Allerdings lag für die Partisanenbekämpfung ebenfalls nicht von vornherein eine bestimmte Strategie fest. Sie entwickelte sich erst im Laufe des Jahres 1944 und fand auch erst nach und nach eine bestimmte Institutionalisierung in Gestalt regionaler SS- und Polizeiführer, die in Verbindung mit den Kommandostäben der Militärkommandanturen und den 1C-Stäben der Armeen immer größeren Einfluss auf die Bekämpfung der stetig anwachsenden Partisanenbewegung hatten. Die Arbeit, die Carlo Gentile in Köln gerade über diesen Komplex schreibt, dürfte weitere interessante Aufschlüsse bringen. Dass es dabei zu immer härterem Durchgreifen und zu etlichen Massakern an der Zivilbevölkerung kam, lag nicht zuletzt an den drakonischen Befehlen, die durch Kesselring und die Armeeoberkommandos erlassen wurden und die von bestimmten Einheiten als carte blanche für Massaker an der Zivilbevölkerung aufgefasst wurden. Dem lag das Konzept zugrunde, das für einen Teil der Besatzer in Italien galt, nämlich dass die italienische Bevölkerung geteilt werden musste in Faschisten und Partisanen, dass es eben kein Mittelding gab und wer sich nicht als Faschist erklärte, musste dann bekämpft werden. Das war die Grundidee dieser Repressionstaktik. Rahn konnte in die Art der Partisanen- und Zivilistenbekämpfung kaum steuernd eingreifen, obwohl er sich der allgemeinen politischen Bedeutung dieser Frage für das Besatzungsregime und die Kontrolle der Bevölkerung durchaus bewusst war. Ein wesentliches Problem lag aber auch an einer anderen Stelle. Die Besatzungsmacht versuchte nämlich, die Ressource Mensch für ihre Zwecke auszubeuten. Und das Problem war, dass dies nicht in einheitlicher Form erfolgte. Denn was die Bevölkerung dazu zwang, sich der Besatzungsmacht zu verweigern, war in erster Linie die Jagd auf Arbeitskräfte, die dazu führte, dass die Partisanen erheblichen Zulauf erhielten. Insofern die Partisanenbewegung auf Druck eigentlich anstieg. Caccia all'uomo oder Sklavenjagd, so hieß die Arbeiterwerbung für den sogenannten Reichseinsatz in der Sprache der Wehrmacht. Die Abteilung Arbeitseinsatz der Militärverwaltung schrieb rückblickend so, ich zitiere, der große Mangel an Arbeitskräften für die deutsche Kriegswirtschaft ließ sofort nach dem Einmarsch der Deutschen in Italien den Gedanken erwachen, auch aus diesem Land nunmehr dem Reich die größtmögliche Zahl an Arbeitskräften zuzuführen. Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz ging daher sofort an den Ausbau seiner bereits seit Jahren bestehenden Dienststelle in Rom. Bereits am 9. September wurde im Führerhauptquartier beschlossen, die Rüstungsarbeiter unter den italienischen Kriegsgefangenen Sauke und den Rest der Wehrmacht zur Verfügung zu stellen. Doch Sauckel dehnte kurz darauf seinen Wirkungsbereich eigenmächtig auf Italien aus, da er Gelegenheit sah, seinen Arbeitskräftebedarf aus der italienischen Bevölkerung zu stillen, ohne Rücksicht auf störende Regierungsverhandlungen nehmen zu müssen, wie in dem Zeitraum von 38 bis 43 den Brunello Mantelli jüngst untersucht hat. Etwa 120.000 Arbeiter, die Sauckel in früheren Jahren in Italien angeworben hatte und die Mussolini nicht mehr hatte rückführen können, arbeiteten ohnehin schon im Reich. Sauckels Zielsetzungen sahen anfänglich den Abtransport der ungeheuren Zahl von 3,3 Millionen Arbeitern vor, was mit Ausnahme von 1,8 Millionen Industriearbeitern aus Oberitalien den Abtransport fast der gesamten im deutsch beherrschten Raum vorhandenen arbeitsfähigen Bevölkerung bedeutet hätte. Sauckels Vertreter in Italien, Kretschmann, versuchte in den 20 Monaten, in denen die faschistische Republik bestand, über die verschiedensten Formen von Zwang die gewünschte Zahl von Arbeitern herbeizutreiben. Doch am Mangel an deutscher Exekutive und an der Unzuverlässigkeit oder gar der Sabotage der italienischen Exekutivorgane scheiterten die groß angelegten Pläne ebenso wie an der vollständigen Verweigerung der Bevölkerung. Wie die Italiener die Wirksamkeit der Anstrengungen dieser Anwerbepraxis behinderten, zeigt folgendes Beispiel, den sich viele andere hinzufügen ließen. In Rom meldeten sich auf die Einberufung der Angehörigen der Geburtsjahrgänge zwischen 1910 und 1925, die über ein Arbeitsdienstgesetz erfolgte, nur die Kranken und die ohnehin schon Freigestellten. Da die Freiwilligenwerbung ebenfalls erfolglos verlief, gingen die deutschen Arbeiterwerber daher zu sogenannten Greifaktionen über. Ende Oktober 1943 wurden aus einem Bus der römischen Verkehrsbetriebe ATAC alle jungen Männer herausgeholt und mitgenommen. Doch daraufhin setzt eine solche Massenflucht ein aufs Land, beziehungsweise die Betreffenden versteckten sich in Katakomben, U-Bahn-Schächten, Klöstern und so weiter. Man schätzte die Zahl auf etwa 10.000 zu diesem Zeitpunkt, dass die Besatzungsmacht kaum etwas unternehmen konnte. Der Einsatz von Carabinieri zur Verhaftung dieser Arbeitsdienstpflichtigen würde nach Ansicht des SD in Rom nichts bringen, da die Carabinieri häufig so vorgingen, dass, ich zitiere, dem Stellungspflichtigen die Möglichkeit zur Flucht geradezu suggeriert wird. Im März 1944 wurden darauf die Maßnahmen noch einmal verschärft. Die Einberufung einzelner Jahrgänge sollte durch italienische Militärdienststellen erfolgen. Auch dieses Konzept funktionierte nicht, weil sich die aufgerufenen Jahrgänge erst gar nicht der Musterung stellten und stattdessen in erheblichem Maß zu den Partisanen überliefen. Nachdem alle Formen von Zwang durchprobiert waren, musste Sauckel im Juli 1944 zurückstecken. Die Zwangserfassung von Arbeitern war gescheitert, denn statt der ursprünglichen 3 Millionen waren bis dahin nur 45.000 Arbeiter nach Deutschland transportiert worden, darunter auch ein Anteil von Freiwilligen. Zu Razzien wurde in der Folgezeit dennoch sporadisch immer wieder zurückgegriffen. Allerdings brachten auch diese oft nicht den gewünschten Erfolg. Denn die Organisation Todt, die Arbeiter für den Stellungsbau in Italien anwarb, brachte dauernd Sand ins Getriebe. Wenn sie ihre Arbeiter nicht mehr brauchte, ließ sie einfach laufen, anstatt sie den Sauckelschen Werbestellen zuzuführen, wie diese es wünschten. Außerdem wurde den Betreffenden meist der OT-Arbeitsausweis belassen, der dann häufig zu Schwarzmarktpreisen verkauft wurde und seinen Inhaber in Zukunft vor weiteren Razzien schützte. Noch entscheidender für das Scheitern der Bemühungen der Arbeitseinsatzorganisation war jedoch, dass mit Rahn, Wolf, Leyers und Harster, die wichtigsten Repräsentanten der Besatzungsmacht, kein Interesse an der Durchführung weiterer Menschenjagden in Italien zeigten und sie Sauckels Aktivitäten bereits im Juli 1944 mehr oder weniger lahmlegten. Im November 1944 verwahrte sich, ich zitiere jetzt, argumentierte Wolf gegenüber Sauckel, beziehungsweise ich zitiere, er verwahrte sich gegen weitere Versuche von Menschenjagd, da er als für die Ruhe im italienischen Raum Verantwortlicher die Folgen von Befehlen dieser Art ausbaden müsse. Zitat Ende. Was ebenfalls zu einem weiteren Ansteigen der Partisanenbewegung führte, war der Versuch der Bildung einer neuen Armee und die Einberufung zu der neuen Armee, da diese nämlich nicht aus den italienischen Kriegsgefangenen, den sogenannten Militärinternierten, die im Reich waren, gebildet werden sollten, sondern aus Rekruten. Weil Hitler wollte gerne junge, unverdorbene Leute, wie er meinte, haben für diese neuen Armeen. Sodass es zu einer weiteren Einberufungswelle kam, die allerdings ebenfalls relativ erfolglos verlief, da sich wiederum ein großer Teil der Einberufenen bei den Musterungen nicht stellte. Ich komme jetzt zu einigen Thesen über die Grundstruktur der Besatzungsherrschaft. Und zwar als erstes, Italien war politisch-ideologischer Bündnispartner und gleichzeitig Objekt einer militärischen Besetzung. Aus dieser fundamentalen Ambivalenz erklärt sich die Komplexität der deutschen Besatzungspolitik, erklären sich aber auch manche Widersprüche und gegenläufige Entwicklungen. Hitlers Entscheidung, den Faschismus in Italien zu stützen und unter Wahrung der Fiktion, das Achsenbündnis bestünde fort, Italien als angeblich Verbündeten zu behandeln, war von zentraler Bedeutung für das sich etablierende Besatzungsregime. Denn Italien war der einzige Staat im NS-Herrschaftsraum, dessen formale Unabhängigkeit auch nach der Okkupation fortbestand, ja geradezu nach außen demonstriert werden sollte. Die deutsche Dominanz in Italien bewegte sich angesichts dieser Ausgangslage daher stets halb im Bereich der Besatzungs- und halb im Bereich der nationalsozialistischen Variante von Außenpolitik. Diese Ambivalenz war konstitutiv für die Ausgestaltung der deutschen Beherrschung des Achsenverbündeten, die typologisch aus einer besonderen Mischung von nationalsozialistischer Bündnisverwaltung und informeller Kontrolle bestand. Diese Komponente ist in ihren Auswirkungen auf die Besatzungsherrschaft bislang unterschätzt worden. Da die formale Autonomie der Mussolini-Regierung kaum ernst genommen wurde, sondern vielmehr das Bild vom Marionettencharakter und von der ungehemmten deutschen Ausbeutung Italiens dominierte. Mit seiner paradoxen freundschaftlichen Besetzung, wie ich das mal nennen will, ging für Hitlers Logik notwendigerweise im Übrigen eine manichäische Unterteilung der Italiener in deutschfreundliche Faschisten und deren Widersacher einher. Eine politische Differenzierung, die es von vornherein mit sich brachte, dass die Besatzungsmacht die italienische Bevölkerung nicht als eine monolithische Masse von Okkupierten ansah, die in gleichförmiger Weise zu behandeln waren, sondern dass sie vielmehr auf deren, und sei es auch nur zur Schau gestellte, politische Einstellung zu achten hatten. Dies ließ weniger Raum für eine rücksichtslose Repressionspolitik, sofern es eine Instanz gab, die sich bemühte, auf die Einhaltung dieser Unterscheidung zu achten. Italien nahm daher, und dies scheint mir auch die Meinung von Claudio Pavone zu sein, eine Sonderstellung unter den deutsch besetzten Ländern ein, die sich in die Typologie des reinen Vernichtungs- und Weltanschauungskriegs, wie er in Polen und der Sowjetunion praktiziert wurde, nicht ohne weiteres einordnen lässt. Italien gehörte auch nicht zu den Staaten, die Objekt einer Annexion im Rahmen großgermanischer Neuordnungspläne zu werden drohten, auch wenn Südtirol, das Trentino und die Provinzen der Venezia Giulia von den angrenzenden Gauleitern als Zivilkommissaren verwaltet und faktisch annektiert wurden. Italien teilte auch nicht das Schicksal einer frühzeitigen militärischen Eroberung von sogenannten Feindstaaten oder neutralen Staaten in Südost-, West- und Nordeuropa, auch wenn punktuelle Gemeinsamkeiten mit den Besatzungsmechanismen in diesen Staaten, vor allem mit denen in Dänemark, bestehen, so war die Ausgangslage eine andere. Es prägte sich eine eigentümliche Form des Besatzungsregimes heraus, dessen Raison d'être nicht in der Realisierung eines rassistischen Vernichtungskriegs bestand. Hitlers Zentralentscheidung, die sich in der Herrschaftsanordnung vom 10. September materialisierte, bildete nur eine Seite der Besatzungsherrschaft. Zwar unverzichtbar, aber nicht determinierend. Und schon gar nicht, was die Details angeht. Die zweite Seite des Entscheidungsmechanismus wird gebildet von den in Italien agierenden deutschen Organisationen, die auf besondere Art und Weise Führerbefehle handhaben bzw. sich erwirken konnten. Die für Italien spezifische Besatzungsstruktur beruhte somit zwar auf der Basis der hitlerschen Entscheidung, entfaltete sich aber erst aufgrund der Konkurrenzsituation der rivalisierenden Ressorts, wobei sich ein Wechselspiel und ein permanenter Rückbezug zwischen Führer und Gefolgschaft einstellte. Diese polykratischen Verhältnisse, die entscheidend dazu beitrugen, die innere Dynamik des NS-Systems im Sinne einer dauernden Radikalisierung zu fördern, stehen daher nicht im Gegensatz zu den wichtigen Zentralentscheidungen des in seiner Mediatorposition unangefochtenen Führers, der wiederum seine Entscheidungen so traf, dass sie auf mittlerer Ebene genügend Spielraum für die Durchsetzung desjenigen ließen, der sich in dem Kompetenzgerangel als der erfolgreichere erwies. In diesem Zusammenhang ist es auch sehr wichtig, zu sagen, dass diese ursprüngliche Entscheidung keineswegs bereits die gesamte Entwicklung definitiv beeinflusst hat. Denn es wären also durchaus auch noch im Oktober, November 1943 alternative Entwicklungen denkbar gewesen. Man hätte zum Beispiel den Machtbereich der Regierung Mussolini durchaus wieder reduzieren können, wenn die militärische Sicherung der Front in Süditalien nicht funktioniert hätte. Oder wenn Mussolini nicht im gewünschten Sinne funktioniert hätte, wäre unter Umständen dieses Gebiet zwischen Front und Operationszonen so zusammengeschrumpft, dass es keine große Bedeutung mehr gehabt hätte. Stattdessen passiert aber das Gegenteil. Der Machtbereich der Regierung Mussolini wurde entgegen den ursprünglichen Plänen größer. Ein weiterer wichtiger Punkt, einer der wichtigsten überhaupt, hinter der deutschen Haltung gegenüber Italien stand implizit die Einschätzung, zu der sicher die 3 Jahre Kampfgemeinschaft, auch wenn diese nicht spannungsfrei waren, ebenso beigetragen hatten, wie Hitlers Entscheidung, das Bündnis aufrechtzuerhalten, dass es sich bei Italien um einen westeuropäischen Staat handelte, auf den die Methoden der Beherrschung, wie sie in Osteuropa praktiziert wurden, nicht anzuwenden waren. Dass es sich ferner um einen Staat handelte, der durch eine sogenannte südländische Mentalität geprägt war und auf den die im Reich angewandten Lösungsmechanismen auch nicht übertragen werden konnten. Angesichts dieser Einführung der Kategorie der Mentalität in die politische Kalkulation der Besatzungsmacht und diese Kategorie Mentalität taucht immer wieder auf in den Berichten, hatte die Verweigerung und der zivile Ungehorsam der Bevölkerung erhebliche Rückwirkungen auf die Ziele der Besatzungsorgane. Denn der Realisierungsgrad politischer Ziele war wesentlich an ihre Durchsetzbarkeit gekoppelt. Ein großer Teil der Besatzungsorgane fragte nämlich nach der Effizienz der deutschen Herrschaft in Italien. Dies gab allerdings denjenigen Organisationen Auftrieb und Vorrang vor anderen, denen es gelang, mit den verfügbaren Mitteln ihre politischen Ziele zu realisieren, während die anderen, die scheiterten, bei der Realisierung ihrer Ziele auch innerhalb der polykratischen Herrschaftsstruktur den Kürzeren zogen. So kam also der Frage der Konsenssteuerung eine entscheidende Bedeutung zu, der Kontrolle der oberitalienischen Industriearbeiterschaft, der Organisation des Ernährungssektors, der Organisation der Wirtschaft und so weiter. Derjenige, der sich am fähigsten erwies, einen Teilkonsens herzustellen, konnte sich auch in der Folgezeit machtpolitisch durchsetzen. Obwohl es der Besatzungsmacht nicht gelang, den Nahrungsmittelsektor effektiv zu kontrollieren und die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, obwohl es ihr nicht gelang, die Arbeiterschaft in optimaler Form für die deutsche Kriegswirtschaft einzuspannen, denn es gab eine Reihe von Streiks, obwohl es ihr nicht gelang, die Partisanenbewegung unter Kontrolle zu halten, so war es gerade dieses Versagen, in Anführungszeichen, das es der Bevölkerung ermöglichte, sich in der Kunst des L'arrangiarsi zu üben und das zu einer Teilkollaboration in vielen Bereichen führte, die möglicherweise für die Besatzungsmacht von größerer Effizienz war als eine totale Kontrolle des Landes. Denn letztere hätte der Bevölkerung nur die Wahl zwischen bewaffnetem Widerstand und Kollaboration gelassen und eine zumindest vorgespiegelte politische Passivität unmöglich gemacht, die dem Funktionieren des Besatzungssystems im Übrigen nicht unzuträglich war. Im Bewusstsein dieses Mechanismus resümierte Rahn zum Beispiel im August 1944 nicht ohne Zufriedenheit, dass es doch schließlich ein Erfolg seiner Gummitaktik sei, dass zu einer Zeit, in der die Angloamerikaner in der Nähe der französisch-italienischen Grenze militärisch operierten, in Turin und in Mailand ohne Ausnahme weitergearbeitet würde. Auch die faschistische Kollaborationsregierung war auf einen zumindest partiellen Konsens in der Bevölkerung angewiesen. Und es gelang ihr auch teilweise, diesen herzustellen. Insofern war der Faschismus der Repubblica Sociale weder ein völlig marginales Phänomen, noch das letzte Aufbäumen eines zum Untergang verurteilten Regimes. Es war vielmehr der Versuch einer neuen Weichenstellung, die als Alternative im frühen Faschismus angelegt gewesen war, die jedoch durch das Zusammengehen mit dem konservativen Machtblock völlig an den Rand gedrängt worden war. Dass ein Philosoph wie Giovanni Gentile, dessen profaschistische nationale Appelle an die Einheit offenbar Teile einer vom Faschismus geprägten bürgerlichen Kultur ansprechen konnten, ermordet wurde, um ihn politisch auszuschalten, zeigt, dass unter der Parole Italien, Soziales und Republik, also Repubblica Sociale Italiana, breitere Schichten zu integrieren waren. Dies belegen im Übrigen auch die von verschiedenen Gruppen und Personen vorgetragenen Versöhnungs- und Pazifizierungsideen im Zeichen eines nationalen Schulterschlusses, denen Mussolini letztlich aber zu distanziert gegenüberstand, um ihnen zu einer größeren Wirkung zu verhelfen. Abgesehen davon, dass sie von den Deutschen ohnehin blockiert wurden. Aufgrund dieses doppelten Mechanismus Besatzungsmacht-Kollaborationsregierung bildete sich eine Art polykratischen Doppelstaats heraus, da nicht nur jeder italienischen Autorität mindestens eine deutsche Kontrollinstanz gegenüberstand, sondern weil sich die Situation dadurch komplizierte, dass auch die faschistischen Organe zwischen einer extremen Repressionsherrschaft und einer Politik der nationalen Versöhnung gespalten waren und sich durch Intrigen gegenseitig auszuschalten versuchten. Mussolini war in dieser Spätzeit, und ich komme damit zum Schluss, als Regierungschef kaum mehr als ein Strohmann, und gerade aufgrund seiner großen Entscheidungsschwäche beförderte er die Bildung polykratischer Strukturen auf der Ebene seiner Minister. Aus diesem Herrschaftsgeflecht leitet sich auch die scheinbar paradoxe Tatsache ab, dass die italienische Regierung, die in ihrem Verhältnis zu den Deutschen ein ohnmächtiges Schattenregime fristete, gegenüber der italienischen Bevölkerung ein beträchtliches Repressionspotenzial entfalten konnte. Dankeschön. Ja, vielen Dank.